Beherrschung auf Drogen und nichts andere müssen erpressen, alle Pizzeria und PDR. Wissen Sie noch, wie es war? Damals Alemannia. Es marschierte die SA. Das war Preußens Gloria. Es ist SA, Germania, Front, heil. Große Zeit für wahr. Die SS und die SA. Es war alles wunderbar, was fürs deutsche Volk geschah. SS, SA, Germania, Front, heil. Das Reich, das Reich. Das Reich, das Reich. Das Reich, das Reich. Eine wunderbare Zeit, kein Gesindel weit und breit von der Schande von Versailles, waren wir auch endlich frei. Es ist SA, Germania, Front, heil. Es gab Arbeit, es gab Brot und erlöst aus großer Not. Ehre, Treue, Vaterland hat man damals noch gekannt. Es ist SA, Germania, Front, heil. Das Reich, das Reich. Das Reich, das Reich. Das Reich, das Reich. Das Reich. Es ist unser Wunsch und Wille. Wir kommen in Jahrtausenden. Wir kommen. es glücklich sein zu wissen, dass diese Zukunft Familie, Volk und Land war das Feuer neuen Brand. Werte, die es heute nicht gibt, für uns habt ihr doch gesiegt. SS, SA, HJ, wunderbar, NS, KK, Germania, Front, hi, ha, ha, ha, ha, das Reich, das Reich. Das Reich, das Reich, die Jugend ist unverschrieben. Das Reich, das Reich, das Reich, das Reich, das Reich, das Reich, das Reich. Und da werden Schulden tragen, den deutschen Staat, das deutsche Reich. Das Reich, das Reich. Das Reich des deutschen Volkes. Das Reich, das Reich. Das Reich, das Reich. Das Reich, das Reich. Das Reich. Stand es nun das Negerlein, ganz verlassen und allein, voll Trauer und voll Schmerz, war erfüllt sein ganzes Herz. Thank you. Kreuzberg in Berlin und kann nur Zecken und Alibanden sehen. Ich weiß nicht mehr, wie lange ich das ertrag, weil ich weder Türken noch Autonome mag. Doch plötzlich kommen zwei Zecken auf mich zu. Zwei Tritte in die Schnauze, dann ist Ruhe. Sie liegen da in ihrem eigenen Blut. Ich muss euch sagen, dieser Anblick tut mir gut. Kreuzberger Nächte sind lang. Kreuzberger Nächte sind lang. Erst fangen sie ganz langsam an, aber dann sind die Zecken dran. Jetzt frag mich so ein Kanack, wie bist du drauf? Ich sag, hey Türke, ich räum mit Deutschland auf. Da zieht er gleich sein langes Messer raus und schreit: Scheiß Deutscher, mit dir gleich ist es raus, ey! Mit dem Messer fuchteln geht er auf mich los. Ich frag mich nur, was will der Scheißer bloß? Ich streck ihn nieder mit einem Einsgeschoss. Das war's mit ihm. Oh, ist das ein Genuss! Und jetzt all und alle! Kreuzberger Nächte sind lang! Kreuzberger Nächte sind lang! Erst fangen sie ganz langsam an, aber dann sind die Alis dran! Auf dem Nachhauseweg, da ist es dann passiert. Ich seh ne Türkenbande, die da randaliert. Ein paar Salacke hat mich jetzt wohl gesehen. Nun wird es knapp, sonst ist um mich geschehen. Doch Rettung naht, das wird auch langsam Zeit. Ein Trupp von Skinheads steht zum Kampf bereit. Sie hauen die ganzen Alis kurz und klein. So ist es richtig, so muss es immer sein. Und nochmal! Kreuzberger Nächte sind lang. Kreuzberger Nächte sind lang. Erst fangen sie ganz langsam an, aber dann sind die Alis dran. Kreuzberger Nächte sind lang. Kreuzberger Nächte sind lang. Erst fangen sie ganz langsam an, aber dann sind die Kommis dran. In Deutschland sich breit. Sie leben in Deutschland in Saus und in Braus und gehen von alleine nie wieder nach Haus. An der Nordseeküste, am arischen Strand, wollen wir keine Kaffer in unserem Land. Schon heut das Sozialamt der Welt. Wie dumm sind die Deutschen, die das finanzieren. Vom Wohlstand geblendet, sie wollen's nicht kapieren. An der Nordseeküste, am arischen Strand, wollen wir keine Kaffer in unserem Land. Verräter in Bonn, die das Deutschland wird kommen, ihr werdet schon sehen. Dann heißt für die Alis nun haut ab nach Haus. Und die Bonner Verbrecher schmeißen wir gleich mit raus. An der Nordseeküste, am arischen Strand, wollen wir keine Kaffer in unserem Land. An der Nordseeküste, am arischen Strand, wollen wir. Ich wollte mir bloß den Abend vertreiben, ich hatte nichts vor und rief Stefan an. Ich war Onkels Fan und wollte es auch bleiben, ich dachte nicht im Traum, dass was passieren kann. Ich fuhr zu ihm hin, er stand unter der Dusche, er machte die Tür auf und war splitternackt. Er ging auf mich zu und bekam einen Ständer. Und dann hat er mir an die Eier gepackt, an die Eier gepackt. Tausendmal berührt, Stefan Weidner hat mich verführt. Tausend und eine Nacht, und er hat schlapp gemacht. Er kniete sich hin und fing an zu blasen und hat mir vor Geilheit die Eier geleckt. Was war eigentlich los? Ich konnte es nicht fassen. Und dann hat er ihn mir hinten reingesteckt. Er hat mich gefesselt und angekettet und ging dann ins Zimmer nach nebenan. Dann kam er zurück in Stöckel und Strapse und hatte dazu ein rosa Röckchen an. Ein rosa Röckchen an. Tausendmal berührt, Stefan Weidner hat mich verführt. Tausend und eine Nacht, und er hat schlapp gemacht. Und schnaufte und schrie wie ein Schwein. Es half alles nichts, es wollte nicht gelingen. Sein schrumpeliger Pimmel, der blieb streichholz klein. Das war ihm jetzt peinlich, er fing an zu weinen. Unter Tränen gestand er, ich bin impotent. Ich bringe es höchstens im Stall mit den Schweinen. Das ist unser Stefan, wie ihn keiner kennt. Wie ihn keiner kennt. Mal berührt, Stefan Weidner hat mich verführt. Tausend und eine Nacht, und er hat schlapp gemacht. Tausendmal berührt, Stefan Weidner hat mich verführt. Tausend und eine Nacht, und er hat schlapp gemacht. Und er hat schlapp gemacht. Tausendmal berührt, Stefan Weidner hat mich verführt. Tausend und eine Nacht, und er hat schlapp gemacht. Ich wusste doch schon immer, dass mit dem was nicht stimmt. Aha, obwohl neulich das neugeborene Ferkel im Bett hatte. Ah, mit Blut noch. Ah. Ein Moor und muss verschwinden. Die Bananen und die Kokosnüsse warten schon auf dich. Deutschland braucht dich nicht. Mola hat sich nie für eine Arbeit interessiert. Aber 93, da ist es passiert. Viva suchte für die Quote kleines Negerlein. Und der kleine Mola kam herein. Er sieht wie ein Affe aus und hat im Kopf nur Stroh. Eigentlich gehört der Bastard in den Zoo. Sein Gehirn ist erbsengroß und er ist obendrein nur ein dummes schwarzes Negerlein. Ein Moor und muss verschwinden. Mag er hier geboren sein, bleibt er doch ein Negerlein. Ist ein Moor und muss verschwinden. Die Bananen und die Kokosnüsse warten schon auf dich. Deutschland braucht dich nicht. Jeden Tag auf Viva kann man den Idioten sehen. Sein albernes Gebrabbel kann kein Mensch verstehen. Wie ein wilder Affe springt er rum im Studio. Aber Affen gibt's genug im Zoo. Sowas wie Talent und Können, nein, das hat er nicht. Nichts als pure Blödheit steht ihm im Gesicht. Mola packt die Koffer und dann ab im Sauseschritt. Nimm White Nigger Bunkelberg gleich mit. Er ist ein Moor und muss verschwinden. Mag er hier geboren sein, bleibt er doch ein Negerlein. Ist ein Moor und muss verschwinden. Die Bananen und die Kokosnüsse warten schon auf dich. Deutschland braucht dich nicht. La, la. Die Bananen und die Kokosnüsse warten schon auf dich. Deutschland braucht dich nicht. Schon oft gesehen. So ein Schuft wie den Jut. Ehrliche Arbeit, die kennt er nicht. Er missbraucht die ganze Welt. Und er will nur das eine. Und das ist unser Geld. Er sitzt in der Wall Street, das Kapital in der Hand. Und die Palästinenser schmeißt er aus ihrem Land. So ist er der Jut. So kennt man den Jut. Das haben wir schon oft gesehen. So ein Schuft wie den Jut. Gegen Deutschland, das ist beim Jut zu Brauch. Schindlers Liste war sein Meisterstück, so soll das Deutschland sein. Jeder Deutsche ein Verbrecher oder ein Nazi-Schwein. So ist er der Jut. So kennt man den Jut. Das haben wir schon oft gesehen. So ein Schuft wie den Jut. Und der saubere Herr Bubis, auch er kann was dafür. Du krimineller Kaffeeschieber, fick vor der eigenen Tür. So ist er der Jut. So kennt man den Jut. Das haben wir schon oft gesehen.

geht nie mehr nach Haus. Holt aus Tasche Drogen raus. In die Disco geht er dann. Verkauft Drogen an weiße Mann. Ja, ja, ja, da sprach der Neger, Häuptling aus Uganda. Schön ist in Deutschland, ganzes Dorf muss mit. Da sprach der Neger, Häuptling aus Uganda. Schön ist in Deutschland, ganzes Dorf muss mit. Häuptling sieht deutsche Maid, blondes Haar, Minikleid. Neger hat Samenstau, vergewaltigt deutsche Frau. Ja, ja, ja, da sprach der Neger, Häuptling aus Uganda. Schön ist in Deutschland, ganzes Dorf muss mit. Da sprach der Neger, Häuptling aus Uganda. Schön ist in Deutschland, ganzes Dorf muss mit. Doch einmal war's genug mit all dem Asylbetrug. Deutsches Kind, gar nicht faul, haut den Neger was aufs Maul. Ja, ja, ja, wir wollen keine fremden Parasiten. Weiß bleibt die Heimat, raus mit diesem Pack. Wir wollen keine fremden Parasiten. Weiß bleibt die Heimat, raus mit diesem Pack. Guten Morgen, liebe Mohren, seid ihr auch schon alle da? Habt ihr auch so gut geschlafen? Na, dann ist ja alles klar. Ein neuer Tag beginnt, der Deutsche muss zur Arbeit gehen. Im Asylantenheim, da denkt man nicht dran aufzustehen. Die Herren Asylanten, die stehen erst abends auf. Dann gehen sie ihrer Arbeit nach, dem Drogenverkauf. Guten Morgen, liebe Mohren, seid ihr auch schon alle da? Habt ihr auch so gut geschlafen? Na, dann ist ja alles klar. So ein schönes Leben, das ist nur in Deutschland drin. Hat Bimbo keine Kohle, geht er zum Sozialamt hin. Er äußert seine Wünsche dort, geholfen wird ihm schnell. Und zu allem Überfluss ist er noch kriminell. Er sagt, er wird verfolgt in seinem Heimatland. Doch ein, zwei Formulare und schon ist er anerkannt. Das Spielchen treibt er 16 Mal in jedem Bundesland. So kann man Geld verdienen, auch das hat er erkannt. Guten Morgen, liebe Mohren, seid ihr auch schon alle da? Habt ihr auch so gut geschlafen? Na, dann ist ja alles klar. Er lungert viele Jahre hier in unserem Land herum. Er lebt auf unsere Kosten, denn er ist ja nicht dumm. Ihm geht es hier sehr gut, doch fühlt er sich allein. Dann holt er sich per Charterflug den Rest der Sippe rein. Und unsere Herren in Bonn, die schauen dem Treiben zu. Sie feiern Multikulti und der's bezahlt bist du. Und Schuld an der Misere, das ist doch sonnenklar. Das sind die Oberheuchler, die Bonner Bonzenschar. Guten Morgen, liebe Mohren, seid ihr auch schon alle da? Habt ihr auch so gut geschlafen? Na, dann ist doch alles klar. Danke, danke für die Blumen. Würden Sie bitte vorher die Töpfe abmachen? Klingelingeling, klingelingeling, hier kommt der Eiermann. Klingelingeling, alle Abnormalen sind jetzt dran. Bei